Son madres, hijos son crías, los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no está mía. Si plantas rosas, crecen sandías, si esperas coche, pasan tranvías, así es mi tierra. Dedos son dedos, días son días, madres son madres, madres, hijos son crías, los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no está mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada y hace mil días. Cuando sanará y caminará, todo cambiará. Brasilianische Perkussionist und Bandleader Ayrto mit seiner Gruppe und dem Stück Fingers von 1973. Rock Jazz von A bis Z. Nach A wie Ayrto haben wir bei den nächsten beiden Buchstaben die große Auswahl. Entschieden haben wir uns für zwei Gruppen, die Ende der 60er Jahre Pionierarbeit auf dem Gebiet des Rock Jazz geleistet haben. Die eine, Blood, Sweat and Tears in den USA, wo sie erstmals das Jazz-Big-Band-Format auf den Rock übertragen hat, und dann in England Colosseum, die Gruppe, die den angejatzten Rock in Europa erst so richtig salonfähig gemacht hat. Musik. claim to fame. Tail shaking, home breaking, trucking through town. Each and every country mother's son hanging round. Drive a young man insane. Evil, that's your name. Wild woman, I hear your mother was the top of the sticks. Nothing that your daddy wouldn't do for kicks. Never done a thing worthwhile. Evil woman child. Devil got you loose under lock and key. Ain't about to set you. Just don't fit you right, no. Daddy Joe's paying your monthly rent. Tells his wife he can't imagine where the money went. Dressing you up in style. Evil woman child. Oh, Lucy, you just so damn bad. Thank you. Let's take a verse from a man called Miles, cause seems to me he's gonna be around for a long while. Cause he's a multi-talented and gifted musician who can play any position. It's no mystery that you're no risk to me, cause I'm the love until your girl to throw a kiss to me and hop in bed and have a fight with the pillow. Turn off the lights and let the J give it to you, and let the trumpet blow as I kick this. This rapping is fundamental and Miles sounds so wicked. A little taste of the bebop sound with the backdrop of doo-hop, and this is why we call it the doo-bop, the doo-bop. But that's specific. He rip, rage, and roll. No time for watching Andy Griffith. You can all you want. Go ahead. While he take the doo-hop and mix it with bebop, just like a maker in the shoe shop. Easy Moby will cream you like the nougat. And usually we do our butts as Miles wanna cool out. You can do that, Miles. Blow your trumpet, show the people this one is the doo-bop. Just kicking that doo-bop sound. Just kicking that doo-bop sound. This one is the doo-bop. Just kicking that doo-bop sound. Das war zum Schluss unter dem Buchstaben D, Miles Davis mit dem nach seinem Tod veröffentlichten Werk The Doo-Bop Song. Rock Jazz in den 90er Jahren, das ist in erster Linie die Verbindung von Jazz und Hip-Hop, so wie sie auch der frühere Miles Davis Begleiter, der Saxophonist Bill Evans, auf seiner neuen Platte bietet, und die heißt Push. babies cross your mind? I wanna know. Tell me, how do you feel when your babies cross your mind? I wanna know. Do you crack up in loud laughter, or do you break down and start to cry? I wanna know. Tell me, how do you feel? I want the truth and not a lie. On the inside, then you're a better man than I. I wanna know. Do you feel happy? Do you feel sad? When you lost the best girl that you've ever had? I wanna know. Lost the best girl you've ever had. I wanna know. How does it feel? I wanna know. How does it feel? I wanna know. How does it feel? I wanna know. How do you feel? Rock Jazz von A bis Z. Unter dem Buchstaben F gab's da den Sänger und Pianisten Georgie Fame aus England zu hören. Und zwar mit dem Ray Charles-Klassiker I Want to Know. Weiter geht's mit dem Buchstaben G und da haben wir eine weitere Variante aus den 90er Jahren. Hip-Hop-Beats und Rap treffen auf live gespielten Jazz. In diesem Fall auf den englischen Saxophonisten Courtney Pine. Sights in the City von Guru und Jazzmatazz. Sights in the City got people crying. Friday, little Emmett reached his limit. School was whack, he wasn't with it. His man told him that he could make some dough, delivering packages for Mac Money Joe. So he said, cool, yo, I need a hustle. Yo, hook me up. Plus, I need a pistol, a 380, a 22, or a 25. I'm gonna get large, kid, I'm all the way live. But he was sadly mistaken. Now he's locked up, he's doing time and he's thinking. One Saturday, sweet Renee ran away. Couldn't take mom's yelling, didn't want to stay. Her girl told her that she could get quick cash going on dates for Pimp Daddy now. She said, well, I don't know, I gotta meet him. You say he's fly, I gotta see him. The next thing you know, she's out late nights making dollars for Nash, wearing her skirts tight. Now she's a victim of the system. Man, what happened to her dreams and her ambition? Mr. Fillmore, he owns a grocery store. It's a small little shop, the children call him Pop. But of course he keeps a shotgun just for protection, 'cause he's got a little grandson. On Sunday, while he was there cleaning, he heard the front door slam, a lady screaming. He grabbed a shotty and walked out from the back. All he saw was two kids wearing black ski masks. He fired, they fired, all at the same time. Now there's a funeral Wednesday at 8:45. Sights in the city got people crying. Sights and sounds in the city. You know what I'm saying? People dying, innocent victims. The babies ain't got no future. What are we gonna do? Brothers can't make a buck. Just some of the sights and sounds, that's all. Guess I'm just gonna get mine. We'll be right back.

Rock-Jazz aus zwei verschiedenen Jahrzehnten. Nach Guru und Jazzmatazz von 1993 war das zum Schluss eine Kultgruppe der Mid-70er Jahre, The Headhunters. Die legendäre und leider nur kurzlebige Gruppe um den Gitarristen Blackbird McKnight und den Jazz-Saxophonisten Benny Maupin. If You've Got It, You'll Get It. Musik, die damals unter anderem auch Herbie Hancock zu seiner Fusion von Jazz, Rock und Funk angeregt hat. Unter dem Buchstaben I haben wir jetzt eine japanische Gruppe aus den 80er Jahren, Ima, mit dem Trompeter Toshinori Kondo und dem Titel Tokyo Girl. Tokyo, такое такое. J wie Ronnie Jordan. Den englischen Gitarristen hörten wir mit seiner Version vom Miles Davis-Titel So What. Nicht alle Buchstaben sind in unserem Rock-Jazz-Alphabet vertreten. Einmal, weil das sonst mehr als 2 Stunden in Anspruch nehmen würde. Zum anderen aber auch, weil es bei einigen Buchstaben keine repräsentativen Vertreter dieses Rock-Jazz gibt. Wir überspringen also das K und kommen gleich zum L. Und da gibt's nach den Headhunters von vorhin eine weitere Kultgruppe. Die Lounge Lizards mit dem Altsaxophonisten John Lurie, der ja auch als Schauspieler sowas wie Kultstatus besitzt. Weiter geht's dann mit unserem Rock-Jazz-Alphabet nach den Nachrichten um 5 nach 2. Thank you.